Im 18. Jahre des Königs Jerobeam wurde Abia König über Juda. Er regierte 3 Jahre zu Jerusalem, seine Mutter aber hieß Macha, die Tochter Uriels von Gibea. Es war aber Krieg zwischen Abia und Jerobeam. Und Abia eröffnete den Kampf mit einem Heere von tapferen Kriegern, 400.000 auserlesenen Leuten, Jerobeam aber stellte sich gegen ihn in Schlachtordnung mit 800.000 auserlesenen Leuten, tapferen Helden. Da stellte sich Abia oben auf den Berg Zemaraim im Gebirge Ephraim und rief, höret mich, Jerobeam und ganz Israel. Müsstet ihr nicht wissen, dass Jahwe, der Gott Israels, das Königtum über Israel für alle Zeiten David und seinen Nachkommen Kraft eines Salzbundes verliehen hat? Aber Jerobeam, der Sohn Nebats, der Knecht Salomos, des Sohnes Davids, trat auf und empörte sich wider seinen Herrn. Und es scharten sich um ihn nichtsnutzige, nichtswürdige Leute und gewannen die Obmacht über Rehabeam, den Sohn Salomos, denn Rehabeam war jung und mutlos und konnte ihnen nicht standhalten. Und nun wähnt ihr, dem Königtum Jahwes, das die Nachkommen Davids innehaben, standhalten zu können, weil ihr ein großer Haufe seid und die goldenen Kälber, die euch Jerobeam zu Göttern gemacht hat, auf eurer Seite sind. Habt ihr nicht die Priester Jahwes, die Nachkommen Aarons und die Leviten ausgestoßen und euch Priester gemacht, wie die Bewohner der Heidenländer? Wer irgend mit einem jungen Rind und 7 Widdern kam, um sich ins Priesteramt einsetzen zu lassen, der ward ein Priester der Ungötter. Unser Gott aber ist Jahwe, und wir sind nicht von ihm abtrünnig geworden, und als Priester dienen Jahwe die Nachkommen Aarons. Und die Leviten liegen den Amtsverrichtungen ob und lassen für Jahwe an jedem Morgen und an jedem Abend Brandopfer in Rauch aufgehen und wohlriechendes Räucherwerk und legen die Brote reihenweise auf den Tisch von gediegenem Gold und zünden alle Abende den goldenen Leuchter mit seinen Lampen an. Denn wir beobachten die Vorschriften Jahwes, unseres Gottes, ihr aber seid von ihm abtrünnig geworden. Fürwahr, mit uns ist Gott, der an unserer Spitze steht, und seine Priester und die Lärmtrompeten zum Lärmblasen wider euch. O ihr Israeliten! Streitet nicht wider Jahwe, den Gott eurer Väter, denn ihr werdet nichts ausrichten. Jerobeam aber ließ die im Hinterhalt Liegenden herumgehen, damit sie ihnen in den Rücken kämen, und so standen sie eine Steiß den Judäern gegenüber, während sich der Hinterhalt im Rücken derselben befand. Als sich nun die Judäer umwandten, sahen sie sich von vorn und von hinten angegriffen. Da schrien sie zu Jahwe, und die Priester bliesen die Trompeten, und die Judäer erhoben ein Kriegsgeschrei, und als die Judäer das Kriegsgeschrei erhoben, da schlug Gott Jerobeam und das ganze Israel vor Abia und Juda. Und die Israeliten flohen vor den Judäern, und Gott gab sie in deren Gewalt. Und Abia und seine Krieger richteten eine gewaltige Niederlage unter ihnen an, so dass von den Israeliten 500.000 Erschlagene fielen. So wurden die Israeliten damals gedemütigt, und die Judäer gewannen die Oberhand, denn sie hatten sich auf Jahwe, den Gott ihrer Väter, gestützt. Abia aber verfolgte Jerobeam und gewann ihm etliche Städte ab, Bethel mit den zugehörigen Ortschaften, Jesana mit den zugehörigen Ortschaften und Ephron mit den zugehörigen Ortschaften. Und Jerobeam behielt keine Kraft mehr, solange Abia lebte, und Jahwe schlug ihn, dass er starb. Abia aber wurde mächtig, und er nahm sich 14 Frauen und erzeugte 22 Söhne und 16 Töchter. Was aber sonst noch von Abia zu sagen ist, und sein Wandel und seine Reden, ist aufgezeichnet im Midrasch des Propheten Iddo. Und Abia legte sich zu seinen Vätern und man begrub ihn in der Stadt Davids. Und sein Sohn Esa ward König an seiner Stadt. Unter ihm hatte das Land 10 Jahre lang Ruhe.